Daraus ergibt sich die Frage, wer eigentlich die potenziellen Kunden für die intelligenten Geräte sind. Technikfreaks, Internetjunkies oder Geschäftsreisende, die auf dem Weg nach Hause ihr Wohnzimmer vorwärmen wollen? Das ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist Otto Normalverbraucher von den vollautomatisierten Geräten noch weit entfernt. Und kein Kunde wird ein Gerät kaufen, für das es bis jetzt noch keine Handwerker für die Installation und die Wartung gibt. Das ist der eine Grund, warum die Geräte noch nicht in die Produktion gehen. Ein zweiter Grund ist, dass die Hersteller bisher nur Einzellösungen anbieten. Also zum Beispiel den Kühlschrank, der mit dem Verbraucher sprechen kann und beim Online-Händler die Ware bestellt, der sich aber nicht in ein Hausnetzwerk einbinden lässt. Die Verständigung der Geräte untereinander, das ist im Moment das Hauptproblem, an dem Küchengerätehersteller und Softwareexperten arbeiten. Inzwischen haben sich ganz verschiedene Übertragungswege für die Daten herausgebildet. Das geht von der drahtlosen Verbindung über Glasfaserkabel bis hin zur Datenübertragung durch Stromleitungen. Die Bosch Siemens Haustechnik brachte zum Beispiel ein Heimelektroniksystem für Licht- und Jalousiesteuerung auf den Markt und musste dann feststellen, dass das System mit den anderen Geräten nicht kommunizieren konnte. Jeder Kunde hätte sein Haus für ungefähr 35.000 Euro verkabeln müssen. Das Produkt konnte also nicht weiter verkauft werden. Da bleibt noch viel zu tun für die Entwickler. Ja, erste Erfolge gibt es auch schon. Demnächst soll eine internetfähige Küche auf den Markt kommen, bestehend aus Kaffee- und Espressomaschine mit Kühl- und Gefrierkombination, die sich über ein Siemens-Handy bedienen lassen. Und vor allem kleine Hersteller bieten schon praktische Lösungen an. Die Münchner Firma GAP hat eine Steckverbindung entwickelt, mit der sich Daten vom Mobiltelefon zu Gerätefernbedienungen übertragen lassen. Das ist doch schon ein Anfang auf dem Weg zum elektronischen Haus.